الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، beginnen inshallah mit dem 41. Fajr-Unterricht. Wir beginnen mit dem 9. Hadith und das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali. Das 9. Hadith von Abi Hurayra oder an Abi Hurayra radiallahu anhu, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Also von Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, was ich verboten habe, so meidet es. Und was ich euch befohlen habe, so kommt oder begeht davon oder macht davon, was ihr könnt. Denn diejenigen, die vor euch waren, hat ins Verdorben gestürzt, ihr viel Fragen und ihren Streiten über oder bei ihren Propheten. Okay? Dieser Hadith mit diesem Wortlaut überlieferte Muslim alleine von der Überlieferung von Az-Zuhri, von Sa'id ibn al-Musayyib und Abi Salama, beide von Abi Huraira. Und beide, also al-Bukhari und Muslim, überlieferten ihn von der Überlieferung von Abi Zinad, von al-A'raj, von Abi Huraira, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Lasst das, was ich euch gelassen habe, lasst das oder lasst, solange ich euch gelassen habe. Yani, fragt nicht nach Sachen, oder wir werden inshallah die Bedeutung erklären. Denn diejenigen, die vor euch waren, hat ins Verdorben gestürzt, ihr Fragen und ihr Streiten oder ihre Uneinigkeit über oder bei ihren Propheten. So, wenn ich euch was verbiete, dann meidet es. Und wenn ich euch was befehle, dann begeht oder macht davon, was ihr könnt. Und Muslim überlieferte ihn von zwei anderen Wegen von Abi Hurairata radiallahu anhu mit der Bedeutung. Und in einer Überlieferung von ihm erwähnte er den Grund oder die Ursache für diesen Hadith von der Überlieferung von Muhammad bin Ziyad von Abi Hurairata radiallahu anhu. Er sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam machte eine Khutbah für uns und sagte: O ihr Menschen, Allah verpflichtete über euch den Hajj, so Hujju, also macht den Hajj. Da sagte ein Mann: Akullu amin ya Rasulallah, jedes Jahr ya Rasulallah, yani sollen wir Hajj, zu Hajj gehen, jedes Jahr. Dann hat er geschwiegen, hat der Gesandte Allahs geschwiegen, bis er es dreimal sagte, yani dreimal fragte. Da sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wenn ich ja gesagt hätte, dann wäre es verpflichtet worden. Und ihr hättet es nicht oder ihr wärt dazu nicht imstande. Dann sagte er: Lasst mich, solange ich euch gelassen habe. Denn diejenigen, die vor euch waren, sind verdorben oder sind verdorben oder ins Verdorben gegangen durch ihr Fragen und ihre Uneinigkeit über oder bei ihren Propheten. So, wenn ich euch befehle, etwas befehle, dann begeht davon, was ihr könnt. Und wenn ich euch etwas verbiete, dann lasst es. Und Ad-Daraqutni überlieferte es von einem anderen Aspekt oder einem anderen Überlieferung kurz gefasst. Und er sagte dabei, so hat Allah Azza wa Jal hinabgesandt, seine Aussage, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tas'alu an ashiya in tubida lakum tasukum. O ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Sachen, wenn sie euch gezeigt oder aufgezeigt werden, ja, dann werden sie euch nicht gefallen. Surat Naida, Vers 100, ja, 1. Und es wurde auch überliefert von anderen Überlieferungen oder von mehreren Überlieferungen, dass dieser Vers herabgesandt wurde, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Hajj fragten und sagten, jedes Jahr, also sie fragten, sollen wir Hajj jedes Jahr machen? Und das war der Grund, warum dieser Vers hinabgesandt wurde. Und in das Sahihain von, also Bukhari und Muslim, von Anas, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte eine Khutbah und sagte, oder machte für uns eine Khutbah und sagte, da sagte ein Mann, wer ist mein Vater? Er sagte, Fulan, yani der und der. Okay? Wer ist mein Vater? Er sagte, der und der. Dann wurde der Vers hinabgesandt, fragt nicht nach Sachen, wenn sie euch ersichtlich werden oder wenn sie euch aufgezeigt werden, dann werden sie euch nicht gefallen. Also fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun. Okay. Okay. Und darin, also in dem Bukhari und Muslim auch, ist auch von Qatada, von Anas radiallahu anhu, dass er sagte, sie fragten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bis sie yani, ganz yani, auf die Sache beharrt haben. Ja? So wurde er wütend. Yani, sie fragten und fragten und fragten und fragten, so wurde er wütend und stieg auf den Mimber und sagte, fragt mich heute an nichts, außer mit Zähnen. Ihr werdet mich heute nichts fragen, außer dass ich euch das erkläre, yani offenlege. Da stieg ein Mann, da stand ein Mann auf, der zu einem anderen, nach einem anderen Mann genannt wurde, der nicht sein Vater ist. Okay? Und sagte, wer ist mein Vater? Er sagte, Abuk Hudhafa, dein Vater ist Hudhafa. Ja? Dann sagte Omar, stand Omar auf und sagte, wir sind mit Allah als Herr zufrieden und mit dem Islam als Din und mit Muhammad als Rasul. Wir suchen Zuflucht bei Allah von Fitan. Und der Omar sagte nachher, nach dieser Überlieferung, ja, dieser Wortlaut. Und Qatada, wenn er diesen Vers erwähnt hatte, hatte den Vers von Al-Ma'ida, den wir vorhin genannt haben, fragt nicht nach Sachen, immer dazu erwähnt. Und in Sahih al-Bukhari von Ibn Abbas, dass er sagte, es gab Leute, die fragten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verspottend. Yani, er will es nur ins Lächerliche ziehen. So sagte der eine von ihnen, wer ist mein Vater? Okay? Und der andere sagt, der sein Reittier verloren hat, wo ist mein Reittier? Okay? Also sie wollten es einfach nur ins Lächerliche ziehen. Da hat Allah Azza wa Jal diesen Vers hinabgesandt. Und Ibn Jarir al-Tabari überlieferte in seinem Tafsir von dem Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, dass er sagte, Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging raus, während er wütend und war und sein Gesicht rot war, yani vor Wut. Bis er sich auf dem Minbar hingesetzt hat und da stand ein Mann zu ihm oder stand auf ein Mann und sagte: Wo bin ich? Wo bin ich? Yani wohin werde ich kommen? Ja? Dann sagt er: Im Feuer. Dann sagt er: Im Feuer. Dann sagt er einen anderen: Wer ist mein Vater? Er sagte: Dein Vater ist Hudhafa. Da stand Umar auf und sagte: Wir sind mit Allah als Herr und mit dem Islam als Dien und mit Muhammad als Prophet und mit dem Koran als Imam zufrieden. O Gesandte Allahs, wir sind nahe, oder wir, es ist nicht lange her, dass wir in Jahiliya und Schirk waren. Und Allah weiß am besten, wer unsere Väter sind. Okay, so, er sagte, so wurde die Wut von ihm, yani von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat sich beruhigt, yani er ist nicht mehr wütend, die Wut ist von ihm weggegangen. Und dieser Vers, oh ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, wenn sie euch offengelegt werden, dann werden sie euch leid tun, wurde hinabgesandet. Es wurde auch überliefert von dem Weg von Al-Aufi, von Ibn Abbas, dass er sagte über Allahs Aussage: Wo ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Sachen, wenn sie euch offengelegt werden, dann werden sie euch leid tun. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rief die Menschen und sagte: O Leute, Allah verpflichtete über euch oder schrieb über euch den Hajj. Dann sagte ein Mann, dann stand ein Mann auf und sagte: Ja Rasulullah, jedes Jahr, da wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr wütend und sagte: Bei dem meine Seele in dessen Hand ist, wenn ich ja gesagt hätte, dann wäre, oder wenn ich ja sage, dann würde es verpflichtet werden. Und wenn es verpflichtet wird, würdet ihr es nicht können. Und dann würdet ihr dann Kuffar werden. So lasst mich, solange ich euch lasse. Wenn ich euch was befehle, dann tut es. Und wenn ich euch was verbiete, dann unterlasst es. Da hat Allah Azzawajal diesen Vers hinabgesandet: O ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Sachen, wenn sie euch offengelegt werden, dann werden sie euch leid tun. Er verbot ihnen, dass sie solche Sachen, dass sie das fragen, wie die Christen ihn über den Tisch gefragt haben. Okay, wie die Christen über den Tisch gefragt haben, als die gefragt haben: Kann dein Herr auf uns einen Tisch hinabsenden mit Speisen und so weiter. Ja? Ich bringe mal den Vers. Als die Jünger gesagt haben: Ja, Isa, Sohn von Maria, kann dein Herr auf uns ein Tisch vom Himmel hinabsenden, dann sagte er: Fürchtet Allah, wenn ihr Gläubige seid. Sie sagen: Wir wollen davon essen und dass unsere Herzen beruhigt sind und damit wir wissen, dass du wahrhaftig mit uns bist und dass wir darüber bezeugen. Dann sagte Isa Ibn Maryam: O Allah, unser Herr, sende auf uns einen Tisch vom Himmel herab. Ja, mit Speisen, dass für uns, für unser Ersten und Letzten, ein Festmahl wird oder ein Fest wird und ein Zeichen von dir und gewähre von uns und gebe uns und du bist der beste Raziq, Geber. Dann sagte Allah: Ich werde sie, Allah sagte: Ich werde sie auf euch hinabsenden. Wer danach Kafir wird von euch, dann werde ich ihn bestrafen mit einer Strafe, die ich keinen von den Welten oder mit der ich keinen von den Welten bestrafe. Okay? So verbot Allah Azzawajal diese Fragerei, dass man so fragt. Und sagte: Fragt nicht nach Sachen, wenn über die der Koran dann hinabgesandet wird, mit Verhärtung, dann wird euch das nicht gefallen, sondern wartet. So, wenn der Koran hinabgesandet wird, denn, sondern wartet, bis der Koran hinabgesandet wird. Denn ihr fragt nach nichts, außer dass ihr seine Offenlegung findet. Yani, ihr werdet nach nichts fragen, außer dass es dann vom Koran oder Sunna offengelegt wurde. Und das war damals die Zeit, wo die Religion noch nicht vollendet war. So wiesen diese Ahadith darauf, dass es verboten ist, zu fragen nach dem, was man nicht benötigt, was dann leid tut oder was dann einen yani nicht gefallen wird. Der Fragende natürlich. Wie die Frage des Fragenden, ob er in Jannah oder in Feuer kommt. Und ob sein Vater derjenige ist, nach dem er benannt wird, oder jemand anderer. Okay? Und der Vers weist auch darauf, dass es verboten ist, zu fragen, als ja eine Widersetzung und Verspottung und alles ins Lächerliche zu ziehen. Wie es viele der Munafiqin und andere tun. Und nahe daran oder ähnlich wie dies ist die Frage der Hinabsendung der Verse. Und dass man ja eine Sachen vorschlägt, als Sturheit oder Verspottung. Wie die Mushrikin und Ahl al-Kitab. Entschuldige. Und ähnlich wie dies ist die, das Fragen nach Zeichen von Allah Azza wa Jal. Und dass man sie als vorschlägt, wie die Mushrikin und Ahl al-Kitab das gefragt hatten. Und der Ikrama und andere sagten, dieser Vers wurde darüber hinabgesandet. Und nahe zu dies ist das Fragen nach dem, was Allah seinen Dienern verheimlicht hat. Ja? Und ihnen das nicht offengelegt hat. Wie das Fragen über die Zeit der Stunde, ja, den jüngsten Tag, und über die Seele, ja, und so weiter. Ebenfalls weist der Vers darauf, dass es verboten ist, oder weist der Vers darauf, auf dem Verbot für die Muslime, zu fragen nach vieles von den Halal und Haram, wovon man fürchtet, dass die Frage ein Grund wird für die Hinabsendung der Verhärtung oder dass es strenger wird. Wie die Frage über den Hajj, ob es verpflichtend ist, jedes Jahr oder nicht. Und in Sahih, يعني الحديث صحيح von Sa'd von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, in أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. Er sagte, der am gewaltigsten von den Muslimen, unter den Muslimen im Verbrechen ist derjenige, der nach etwas fragt, das nicht verboten wurde, oder es nicht verboten war, so wurde es dann verboten wegen seinen Fragen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Al-Li'an gefragt hat, das Schwören, dass derjenige verflucht wird, wenn das stimmt, das ist meistens unter Eheleute, verabscheute er die Frage und er kritisierte sie, bis der Fragende damit geprüft wird in seiner Familie. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte auch immer verboten über das viel Gerede, viel Wokal, dass man sagt, er sagte und der sagte, ja? Und das viele Fragen und das Verschwinden des Geldes. So, wie wir verstehen und wie wir sehen, ist es verboten, nach Sachen zu fragen. Damals, erstens einmal in der Zeit der Offenbarung des Korans, war es damals verboten, dass sie nach Sachen verhärten, dass sie nach Sachen fragen, die dann aufgrund der Frage strenger für sie werden. Okay? Oder nach Sachen zu fragen, die oder nach Sachen nachzuforschen, die im Endeffekt, wenn sie offenlegt werden, dann werden sie einen nicht gefallen. Wie zum Beispiel jemand, der fragt, wer ist mein Vater und forscht das nach und schaut. Ja, solange es keinen Grund dafür gibt, sollte man das lassen. Oder wie derjenige, der gefragt hat, bin ich im Feuer oder bin ich im Jannah? Ja, oder wie derjenige, ja, oder wie viele Leute, die fragen, ja, nach Sachen, einfach um zu fragen. Einfach um zu fragen, so ist das alles im Islam vom Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Okay? Wir machen inshallah morgen mit dem, weiter mit dem Hadith. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khair.